Ich habe heute die tolle Aufgabe bekommen, die Gewinner von unserem Wettbewerb hier oben zu präsentieren. Und bevor dieser Höhepunkt kommt, wollte ich aber euch allen noch ein bisschen mehr über das Projekt auch erzählen. Wie fing das alles an? Anfang des Jahres, im Frühling, bekam ich einen Anruf von Max von Google und sagte so zu mir: Simone, wir planen einen neuen Gründerwettbewerb hier in Deutschland und der wird ganz toll. Möchtest du nicht uns dabei unterstützen? Und als ich noch so gesagt habe, ja, also ja, kann ich mir gut vorstellen, finde ich toll, dann sagt er schon zu mir: Alles klar, super, dann treffen wir uns in einer Stunde bei uns im Büro mit allen Projektpartnern. Und schon war ich sozusagen in dem Projekt mit drin. Und das ganze Tempo, das da an den Tag gelegt wurde, das hat sich eigentlich bis zu dem heutigen Tag durchgezogen. Warum hatten wir so eine Geschwindigkeit? Weil wir einen einzigartigen Wettbewerb für Gründer hier in Deutschland machen wollten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen Wettbewerb zu machen, der zum einen Training, aber auch Finanzierung und Gewinne aus einer Hand bietet. Also wir wollten erstmal einen Online-Campus, einen Entrepreneurship-Campus schaffen, bei dem Gründer systematisch an ihrer Idee mit Hilfe von Trainingsvideos arbeiten können. Dann wollten wir einen Wettbewerb machen, wo endlich mal auch andere Gründer sich wiederfinden, die sonst irgendwie nirgends irgendwie eine Plattform bekommen haben. Und dann war uns auch wichtig, irgendwie Crowdfunding hier in Deutschland voranzutreiben. Denn wir denken, dass das gerade am Anfang super ist, um ein bisschen Startkapital einzusammeln und vor allem auch den Proof of Concept für seine Idee zu testen. Und zu allerletzt, das war uns eigentlich das Wichtigste, wollten wir nicht nur 1, 2, 3 Gewinner haben, die irgendwie 50.000 bekommen, sondern wir wollten ganz, ganz viele Ideen hier in Deutschland vorantreiben. So, und das ist dann so gekommen, dass wir diesen Gründergaragenwettbewerb ins Leben gerufen haben. Und das ist jetzt praktisch, wie das ausgesehen hat, wie das abgelaufen ist, wollen wir euch ganz kurz in einem ganz kurzen Film zeigen. Viele Menschen haben Ideen, doch wie wird daraus ein Geschäftsmodell? Die Stiftung Entrepreneurship, die Crowdfunding-Spezialisten von Indiegogo und Google Germany haben einen neuen Wettbewerb für angehende Unternehmer entwickelt. Die Gründergarage. Gesucht werden Geschäftsideen aus allen Bereichen der Gesellschaft, ob aus Wirtschaft, Kultur, Umwelt oder Soziales. Im ersten Schritt durchlaufen die Bewerber ein Online-Training für Entrepreneure, das auf dem Konzept Kopf schlägt Kapital von Professor Dr. Günther Faltin basiert. Wer ein Feedback zu seiner Idee oder einen Sparringspartner finden möchte, der meldet sich zum Online-Speed-Pitching in der Gründergarage an. Im zweiten Teil des Wettbewerbs rufen wir die Teilnehmer dazu auf, einen Teil ihres Startkapitals durch Crowdfunding selbst einzuspielen. Den Siegern winken attraktive Preisgelder. Hast du eine Idee? Dann melde dich noch heute an auf www.gründer-garage.de. Also das, so lief das ab. Das ist im August gestartet, Anfang August. Und eigentlich ist jetzt auch an der Zeit, dass ich hier gar nicht mehr alleine oben stehe, weil eigentlich bin ich ganz gerne im Hintergrund. Und deswegen würde ich gerne 2 der 3 Projektpartner hier oben auf der Bühne begrüßen. Zum einen ist das Max Senges von Google. Herzlich willkommen. Und zum anderen natürlich Professor Faltin hier von der Stiftung Entrepreneurship. Herzlich willkommen. Naja, wir haben jetzt hier hinten, sehen wir eigentlich schon unsere ganzen Ideen und unsere Gründergaragen, wo sie in ganz Deutschland, aber eigentlich auch in Österreich stehen. Und wir haben insgesamt 177 Kampagnen auf unserem Crowdfunding-Plattform-Wettbewerb eingestellt bekommen. Und wenn Sie mal gucken, sieht ganz schön voll aus. Und man kann auch sagen, von Nord bis Süd, von West bis Ost, alles mit dabei. Wir haben uns überlegt, dass wir praktisch ein Entrepreneurship für alle schaffen. Und deswegen, Herr Faltin, in der Pressekonferenz am 2. August sein Traum war sozusagen, Gründer, die sonst irgendwie vielleicht sich nicht getraut haben oder wie auch immer, da auch auf diese Plattform zu bekommen. Und wenn man sich das hier mal alles anguckt, dann ist das ganz schön, ist es uns, glaube ich, geglückt. Weil wenn man auch die Kampagnen sich im Detail mal, wenn man mal durchgeklickt hat, die 177, dann war man irgendwann total überrascht, was für eine Vielfalt an Ideen dabei war. Es war Kunst, Soziales, Umwelt, aber auch tolle Technologien. Und wenn man dann sich auch noch die Mühe gemacht hat und sich die Gründer, die dahinter gesteckt haben, ein bisschen näher angesehen hat, dann hat man alles gefunden. Also wir hatten jemand dabei, der war 13, der das mit seinem Vater zusammen gemacht hat. Wir hatten aber auch jemand, der war über 60, der das Thema Senior Entrepreneurship vorantreiben wollte. Und das war eigentlich das Besondere an diesem ganzen Wettbewerb. Und Herr Faltin, wenn Sie sich jetzt das Ergebnis angucken, ich meine, wir haben ja ganz oft uns überlegt, was wäre toll, was wäre ein Erfolg. Wir hatten uns gar keine Zahlen irgendwie ausgemalt. Aber das ist doch eigentlich ein ganz guter Beweis, dass das irgendwie funktioniert hatte. Ja, also ich sehe darin auch einen Beleg, dass wenn man sich mit einem großen Partner zusammentut, man tatsächlich da auch eine ganz andere Reichweite bekommt. Also wir wissen, wir haben ja hier auch viel gemacht, aber das auch schon die Reaktion bei der Pressekonferenz, das ist ein Vorteil. Ich fand auch sehr gut, dass Google, die ja sonst für Hightech und Web stehen, sich darauf eingelassen haben, einen Wettbewerb anzubieten, der ganz breit ist. Sie konnten alles anbieten und es wurde auch alles angeboten, ja. Von Social über Ecological, über Political, also es gibt, glaube ich, nichts über Filme machen und nichts, was da nicht auch vorgeschlagen war. Was sichtbar wurde als Ideen, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was auch so erarbeitet wurde. Wir hatten ja mehrere Phasen, einen Campus, wo man seine Idee erstmal ausarbeiten konnte, praktisch anonym, und viele Leute, das war uns klar von Beginn, würden nicht bereit sein, ihre Idee öffentlich ins Netz zu stellen, wenn sie so ist, dass man sie leicht nachmachen kann. Das ist ja völlig verständlich. Deswegen hatten wir diese Phase, dass es erst einen anonymen Teil gibt. Da haben sich über 1000 Leute beteiligt. Das ist schon viel, wenn Sie denken, dass diese anderen Businessplanwettbewerbe, die ja so der Standard sind und von denen, wie Sie wissen, wir nicht so viel halten, dass die über die Jahre oder Jahrzehnte so irgendwann dann 400, 600 Beteiligungen haben, dass wir da aus dem Stand gleich viel mehr hatten. Das ist auch ein Zeichen, dass da eine Lücke ist, dass man Entrepreneurship nicht auf Ökonomie begrenzen darf. Es hat immer ein Stück Ökonomie. Natürlich muss man Überschüsse machen, man muss sparsam wirtschaften. Aber nicht nur dieses enge, jetzt mache ich ein Business. Ich sage immer, wer nur Business macht, also ausschließlich nur auf Business guckt, der ist auch im Sinne von Business kein gutes Business. Zum Business gehört auch immer ein Stück weit, dass die Leute darüber sprechen, dass man sagt, die machen was Gutes, sie haben eine gute Qualität, die haben einen guten Preis. Solche Unternehmen werden erfolgreich, nicht die, die so krämerseelenhaft versuchen, aus jedem einzelnen Kunden das meiste herauszuholen. Also von daher ein breiter Wettbewerb und doch wesentlich erfolgreicher, als wir so glaubten, weil alles so ein bisschen, wie das immer ist, unter Zeitdruck und die Koordination unter den Partnern und zwei amerikanische Partner und so weiter. Also das Übliche. Und von daher Zeitdruck. Und ich denke, das haben wir ganz gut hingekriegt. Also mich hat es gefreut. Und es ist ein Zeichen dafür, dass im Moment immer mehr Menschen verstehen, Entrepreneurship ist es. Etwas machen, was mit einem zu tun hat, was einen begeistert, was einen bewegt und was sogar noch on top of that eine ökonomische Perspektive hat, sogar eine ökonomische Lebensperspektive. Und wenn man ein Unternehmen erfolgreich macht, dann geht es auch meistens gleich um viel Geld. Dann geht es nicht um so ein paar 10.000 Euro, dann geht es gleich auch um richtig Geld. Und das sozusagen in Greifweite zu haben und dann den Wettbewerb zu haben, der vielleicht den Brückenschlag bildet, das war unser Anliegen. Und ich glaube, auch dank guten Managements und der Partner haben wir das geschafft. Ja, das, ich hoffe. wir haben Also Max, wir alle, das ist so ein bisschen zum Herzensprojekt von uns allen geworden. Wir haben wirklich sehr viel Zeit nachts, tags damit verbracht, irgendwie auch kleine technische Sachen noch auszumerzen und irgendwie alle irgendwie zufriedenzustellen. Und wie oft saßen wir am Abend noch zusammen und haben uns überlegt so, oh mein Gott, wir haben nicht genug Ideen vielleicht drauf. Was machen wir? Wir müssen mehr machen so. Und dann hatten wir die Ideen plötzlich drauf. Dann ging es weiter, dann dachten wir so, oh mein Gott, die sammeln nicht genug vielleicht Geld ein. Dann haben wir 150.000 Euro da, was machen wir denn damit? Naja, die wären ja schon irgendwie losgeworden, denke ich, aber wir wollten das ja wirklich in diesen Wettbewerb investieren. Na und dann war es Freitagabend, 24 Uhr, oder wir haben uns um 1 Uhr nachts, wir waren alle mit dabei, da im Call eingewählt mit Indiegogo in USA, Google war mit dabei und eben Christian, noch mein Kollege und ich, und haben dann wirklich die Kampagnen uns alle angesehen. Und wie war es? Es war natürlich ganz anders als erwartet. Es waren von 177 Kampagnen, waren 51 Kampagnen dabei, die 100% und mehr in 5 Wochen eingesammelt haben. Man muss sich das mal überlegen, wir haben insgesamt 320.000 Euro, haben 177 Kampagnen in 5 Wochen eingesammelt für einen Crowdfunding-Wettbewerb, den es so noch nie gab. Also das ist wirklich, also von meiner Seite her ein großer Applaus. Aber jetzt kommen wir natürlich zu der anderen Seite. Wir haben eben 150.000 Euro im Gewinntopf von Anfang an gehabt, hatten plötzlich 51 eigentlich Gewinner. Und ja, Max, da hat es dann halt nicht ganz gereicht, diese 150.000 auf 51 Kampagnen aufzuteilen. Erzähl du doch mal ein bisschen, wie wir dann die 25 Gewinner letztendlich ermittelt haben. Ja, gerne. Erstmal schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Es war tatsächlich eine weitere Komponente, die so in der Konstellation interessant und sehr innovativ war, denn wir wollten nicht ein Panel aus Weisen, die orakeln, ist das jetzt ein guter Businessplan, ist das kein guter Plan, passt das Konzept oder passt das nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen eigentlich sehen, kommt das Konzept an, sind die Ideen so, dass Leute sich vorstellen können, nicht nur vielleicht da ein bisschen Geld reinzustecken, sondern die wirklich sagen, ja, ich finde das so spannend, wir möchten es unterstützen. Und das ist die Grundlage von Crowdfunding. Und das als ein Kriterium zu nehmen und wie erfolgreich die Konzepte sind in dem Crowdfunding, das gab es, glaube ich, so in einem Wettbewerb auch noch nicht. Und es ist natürlich für Google auch besonders interessant gewesen zu sagen, naja, vielleicht ist so eine Methode, was klar definiert ist, was wissenschaftlich ist, was sich auf Nummern und einem Algorithmus dann letztendlich bezieht, eine spannende, eine sehr faire Möglichkeit, um so einen Wettbewerb auszuspielen. Und so haben wir uns nach längerem Hin und Her entschieden, den Go-Go-Factor, also das, was Indiegogo benutzt, um die Qualität von den Kampagnen zu bewerten, als Grundlage für die Verteilung der Matching-Funds zu nutzen. Jetzt ist es bei Indiegogo ähnlich wie bei Google so, die sagen ein bisschen was darüber, wie dieser Algorithmus funktioniert, sie sagen aber nicht alles. Wir haben jetzt letztendlich mehr rausgekriegt und ich glaube, was ich jetzt verrate sozusagen, ist auch das erste Mal, dass sie so viel darüber erzählen. Aber die 4 Komponenten, die Indiegogo benutzt, um die Kampagnen zu bewerten, ich schaue lieber nochmal nach, damit ich da nichts Falsches sage, ja, sind einerseits die Geldmittel, die eingeworben wurden und kombiniert mit der Nummer der Menschen, die diese Beiträge geleistet haben. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei Google, beim PageRank, wirklich der entscheidende Faktor. Alles andere ist sozusagen, wird nur noch reingenommen, wenn es unklar war oder wenn dadurch keine eindeutige Feststellung zu machen war. Und man muss sagen, das war bei den jetzigen Gewinnern, also bis auf die letzten 2, 3 Plätze, hat allein dieser Faktor schon gelangt, um zu sagen, ja, die waren einfach wirklich sehr, sehr gut und im Vergleich zu anderen einfach besser und können deswegen gewinnen. An der Stelle vielleicht auch nochmal eine Entschuldigung von unserer Seite, dem Projektteam. Das war ein Pilotprojekt, wir haben das noch nie gemacht. Indiegogo hat seine ganze Plattform im Zuge des Projektes auf deutsche Verhältnisse Prozesse umgebaut, inklusive einem neuen Zahlungspartner und so weiter. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Ich hoffe, bei denjenigen, bei denen es passiert ist, hat es nicht dazu geführt, dass das Ganze zu einer schlechten Erfahrung wurde, sondern sie wirklich an ihrem Konzept weiterarbeiten können und da einen positiven Drive draus ziehen. Wie gesagt, letztendlich hat es gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn mal zwischendurch das technisch nicht richtig läuft. Die weiteren Komponenten sage ich jetzt aber trotzdem noch, nachdem ich sie angekündigt hatte. Das nächste, was in den Indiegogo-Faktor einfließt, sind die Updates und die Kommentare, die passieren auf einer Seite. Also wie oft kommt, daten die Gründer selber oder die Teilnehmer selber ab, generieren sie damit Kommentare. Wie sind die Videos, die Bilder und andere mediale Ergänzungen, die die Teilnehmer dazu gepackt haben. Dann erst kommt die Sharing-Activity, also das heißt, wie viel Facebook-Likes, wie viel Twitter-Retweets etc. Und dann zum Schluss praktisch nochmal ein formeller Grund, wenn auf dieser Ebene, bis dahin sind wir gar nicht gekommen, noch Unklarheiten bestehen, schauen Sie nochmal, wie umfangreich, wie gut aufgearbeitet ist der Pitch und sind alle Elemente angegeben. Ja, das war das, was wir am Freitag eben auch nochmal im Telefonat alles besprochen hatten, dass wir da einfach mehr Transparenz noch, das war, glaube ich, der Wunsch auch von vielen noch, dass wir da nochmal nachfassen. Das haben wir auch jetzt, glaube ich, gemacht. Aber man muss auch sagen, es ist ein Wettbewerb. Und im Wettbewerb gibt es halt immer Gewinner. Und ich will jetzt nicht sagen Verlierer, weil bei uns in unserer Gründergarage gibt es keine Verlierer. Ich weiß von ganz vielen, die mir gemeldet haben und gesagt haben, dass sie zwar nichts eingesammelt haben, aber trotzdem einen wesentlichen Schritt vorangekommen sind. Schon allein, dass sie das online und öffentlich gestellt haben. Viele haben Partner gefunden, sind nicht mehr alleine jetzt oder haben irgendwelche ganz irgendwie Dienstleister, die plötzlich gesagt haben, wir finden eine Idee toll, wir helfen euch, wir machen euch die Website oder sowas. Und von daher denke ich, gibt es wirklich keine Verlierer. Und letztendlich, fast alle haben Geld eingesammelt. Also auch das Geld, das sie eingesammelt haben, dürfen sie behalten. Ja? Und da sind auch 7.000, 8.000 Euro zusammengekommen bei ganz vielen. Und das ist doch auch schon zum Starten eine ganz schöne Summe. Und ja, aber wir haben auch ein paar glücklich gemacht. 25 waren das an der Zahl. Und die würde ich jetzt auch ganz gerne hier hochbitten. Es kann sein, dass nicht alle da sind, weil ehrlich gesagt haben wir gestern selber erst die Gewinner gewusst. Wir haben den Wettbewerb mittendrin einmal verlängert, um eine Woche, um den Teilnehmern eine größere Chance zu geben, weil wir gesehen haben, sie brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen ist das alles sehr, sehr knapp. Aber das macht es auch ein Ganze irgendwie ein bisschen mehr charmant. Wir sehen ja auch im Endeffekt auch ähnlich wie ein Startup. So, jetzt kommen wir aber zu den Gewinnern. Ich begrüße hier oben, alle kommen so hoch. Einmal Go Esteem und einen großen Applaus natürlich. Dann The Inner District, hoffe ich, dass Sie da sind. Growdler, Make Happy, Informby Creation. Ihr kommt gar nicht hinterher. Ja, es sind 25, dann muss man ein bisschen. Vielleicht holen wir alle hoch und dann klatschen wir einmal ganz ordentlich. Dann The Waterproof Brella Bag, bitte auf die Bühne. Cardi Bag ist aus Österreich, wahrscheinlich nicht da. Sarkophag Oberndorf. Dann, ich glaube, 2050 Ideas. Pitch Bridge, WCOP, Swapaholics, die 8 Geldtypen. So, dann haben wir noch The Early So-Called Don Rosa, das war ein Comic. Slash Cup aus Hamburg, Terms of Service, My Futsa, ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Get to Play, Reisehelden aus Frankfurt. Customizable Music for Your Project. Knit It, Landwerk. Termin to go. Ja, ich freue mich, das sind doch so viele da, ist ja cool. Vensenia und der letzte Tickethelden-App. So, aber jetzt einmal. Herzlichen Glückwunsch. So. Und bei uns habe ich ja gesagt, es gibt keine Verlierer hier. Fernopoli ist zum Beispiel noch da. Speedspiration habe ich auch schon gesehen, die hier da sind. Die bitte ich bitte auch alle hoch auf die Bühne. Bei uns gibt es wir wollen einen großen Gewinnerschar sozusagen bei uns haben. Ich habe noch gesehen, wer ist denn noch da? Vielleicht Sorglos Internet, bitte alle hoch. So, wen pick ich mir denn jetzt hier rauf? Vielleicht du. Wer bist du denn und welche Idee hast du denn eingestellt? Also Ich bin die Sina von Crowdler und ich bin eigentlich die Executive Editor vom Clip von Crowdler. Und was macht ihr? Wir machen eine Online-Plattform für Einkaufsgemeinschaften und wollen uns da so ein bisschen im grünen Sektor spezialisieren, weil es ja schon ein paar andere gibt. Funktioniert gar nicht, ne? Hört ihr es? Doch, geht? Ja, okay. Bisschen lauter. Ja. Und vielleicht, ja? Wie war es denn so? Anstrengend? Genau, also wir sind Crowdler, wir vier, Sandra, Jürgen, Linda und Sina. Genau, und wir haben im Prinzip haben vor, eine Online-Plattform zu gründen für verantwortliche Einkaufsgemeinschaften im Netz. Und stellen wir uns so vor, dass also die Betonung liegt so ein bisschen auf dem Wort verantwortlich. Also wir möchten einerseits, dass sich eben dort User treffen, die selbstständig Einkaufsgemeinschaften gründen können. Und wir bieten dazu eben den Rahmen, also das Forum sozusagen. Und andererseits verantwortlich ist so gemeint, dass wir sagen, wir wollen eben umwelt- und sozialverträgliche Produkte insbesondere unterstützen mit Crowdler. Sehr gut. Mach mal weiter. Ja. Wen holen wir denn hier noch raus? Dich mache ich. Tina, sag doch mal ganz kurz, was du machst. Ja. Nee, und sag einfach mal, was du machst und dann frage ich weiter. Okay, also ich bin die Tina aus Frankfurt und bei mir geht es auch um eine Online-Plattform rund um das Thema Reiseaktivitäten. Die heißt reisehelden.de. Alle mal reinschauen, wenn es wieder um einen Urlaub geht. Bei mir soll es um besondere Urlaubserlebnisse gehen. Das heißt, wer schon einen Urlaub gebucht hat und den dann irgendwie noch mit einem i-Tüpfelchen aufpeppen will, der schaut mal bei Reisehelden rein, also noch nicht jetzt, vielleicht in einem halben Jahr. Und da findet er dann hoffentlich noch eine ganz tolle Aktivität, eine Tour, irgendwas, die seinen Urlaub nochmal bereichern kann. Ja, Tina hat auch eine Facebook-Gruppe gegründet für die Teilnehmer, um sich auszutauschen. Die war sehr wichtig in manchen Phasen. Dich nämlich auch noch. Ich glaube, du hattest ein Kunstprojekt eingestellt, was ja sonst wirklich ganz selten irgendwo richtig, zu finden ist. Richtig, fand ich wunderschön, dass es einen Gründerwettbewerb gibt, bei dem man auch mit einem Kunstprojekt teilnehmen kann. Ich bin Petra Schmidt, ich bin die Gründerin von Go Esteem, so heißt das Projekt. Das heißt so viel wie Geh wertschätzen. Und es wird auch online starten auf der Webseite goesteem.com. Und es ist gedacht für alle Menschen, die sich selbst etwas Gutes tun möchten. Ich hoffe, das sind 7 Milliarden. Okay, wir fangen mal klein an mit 40.000. So viele Fotos dürfen nämlich mehr hochgeladen werden. Es geht darum, jeder Mensch, der sich was Gutes tun möchte, darf diese gute Tat fotografieren und sie auf goesteem.com hochladen. Und 40.000 Einzelfotos werden zu einem Mosaik einer Weltkarte zusammengesetzt. Und daraus ergibt sich das Symbol einer besseren Welt. Und außerdem kann man sich gegenseitig noch wertschätzen für die gute Tat. Man kann sagen, hast du gut gemacht. Und dadurch kommt man mit Menschen in Kontakt, die ähnliche ethische Werte haben, die auf derselben Wellenlänge liegen. Und das ist goesteem. Super. Schön. Und wir überziehen schon, aber bei jeder guten TV-Show ist das auch so. Deswegen machen wir das hier. Ich sehe hier nämlich was. Deswegen komm mal vor. Angelika kenne ich schon von der Campus-Party auch. Da war sie auch schon ganz aktiv. Und erzähl doch mal, was du hier mitgebracht hast. Wann gibt's das zu kaufen? Ja, das ist die Frage, genau. Das ist der Waterproof Brella Bag. Das ist ein wasserdichter Regenschirmhülle. Ich habe festgestellt, dass die üblichen Regenschirmhüllen nur aus Nylon sind und nicht wasserdicht. Und ich wollte immer gern meinen Regenschirm einfach in eine Hülle stecken und dann, das ist meine Handtasche hier, einfach in die Handtasche verschwinden lassen und keine Sorgen oder Bedenken haben, dass mein iPhone oder irgendwas oder Papiere oder sowas irgendwie nass werden. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte das funktionieren und habe so eine ganz einfache Hülle hier entworfen aus wasserdichtem Material und die möchte ich gerne mal zeigen, wie das geht. Das steckt man einfach hier rein und die kann man auch ohne Schirm kaufen. Das ist ganz wichtig, das gibt es auch kaum. Meistens muss man den Schirm mitkaufen und hier kann man einfach diese Hülle hier erwerben und passt für jede Größe, weil es elastisch ist. Und man kann... Das würde ich beibehalten, mein Fitch, das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, und man kann, ich habe noch so einen Haken, so einen Karabiner dran gemacht, man kann es dann, wenn man den Schirm benutzt, einfach hier dran befestigen, sodass man da nicht großartig suchen muss in der Tasche. So. Jo, das war die Idee. Bravo. Und also wir können danach natürlich auch, könnt ihr alle noch befragen, was sie genau machen, aber ich würde auch ganz gerne, wir hatten nämlich Filme auch dabei und ich muss sagen, bei Crowdfunding habe ich gesehen, Film funktioniert echt ganz gut. Kommt mal vor, die Filmemacher, wir haben noch zwei mindestens da, ne? Du auf jeden Fall. Slash, was? Ja, du noch? Genau, ihr zwei. Sagt doch mal ganz kurz, was euer Filmprojekt sozusagen ist. Mein Name ist Beate Westphal von den 8 Geldtypen. Und die 8 Geldtypen sind heute hier noch nicht dabei, aber ihr seht sie dann im April. Denn wir haben 8 Berliner beobachtet, wie sie innerhalb von 30 Tagen versuchen, finanziell fit zu werden, nachdem sie von der Studie gehört haben, dass 80% der Europäer finanzielle Analphabeten sind. Und was sie zu berichten haben, was sie erlebt haben, darüber haben wir oder werden wir dann diesen Film drehen. Und das ist unser Projekt auf Indiegogo. Wie viel habt ihr denn eingespielt jetzt? Jetzt mit dem Wettbewerb? Wir hatten jetzt ein Finanzierungsziel von 10.000 Euro. Wir hatten 11.160 Euro. Wow. Und freuen uns jetzt natürlich, dass das Budget ein bisschen gewachsen ist, denn Film drehen ist ja auch teuer. Ja. Ja, hallo, ich bin Juliane von The Inner District und unser Film ist ein ganz anderes Genre. Das heißt, wir wollen Langspielfilm Science Fiction in Berlin drehen im März. Und das war jetzt erstmal nur der Start, um einfach auch zu gucken, ob Leute überhaupt an dem Thema interessiert sind und ja, Proof of Concept. Und es hat funktioniert und wir haben tatsächlich auch noch Crewmitglieder bekommen, die einfach auch sagen, sie helfen mit. Und deswegen ist es ein doppelter Erfolg. Dass Super. Wir mitgemacht haben. Bravo. Gut. Und ich hätte noch gerne Bernopoli hätte ich ganz gerne noch hier, weil wir kennen ihn nämlich schon, oder ich jedenfalls, vom Labor, ne? Hoffe ich, dass das so war. Wart ihr nicht auch im Labor schon? Habt ihr das? Ja, ich war einmal da. Ah, okay. Ich habe nur das Buch von Herrn Na dann, das ist doch schon mal gut. Ja, vielen Dank. Was wir machen. Oder, ach so, genau. Ja, also, wir sind beide von Fernopoli stellvertretend für ein mittlerweile relativ großes Team. Um die, also 20 Leute sind mit uns dabei. Und wir gründen ein Sozialunternehmen und wir gründen einen fairen Online-Marktplatz in Hand der Nutzerinnen und Nutzer. Und ich gebe nochmal an Felix rüber, falls ich was Wichtiges vergessen habe, aber das ist erstmal ganz knapp unsere Idee. Ja, von mir auch nochmal danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer und an die Gründergarage und so weiter. Speziell wollte ich vielleicht nochmal erwähnen, wir machen diesen Marktplatz als eine Art Genossenschaft 2.0 und wir werden jetzt demnächst, wir wissen seit einer Woche, dass wir eine Genossenschaft gründen können mit unserem Modell. Das heißt, wir werden demnächst weitermachen und Anteile verkaufen für unseren Marktplatz, weil die Idee ist, dass wirklich jeder, der mit diesem Marktplatz zu tun hat, letztlich den mitbesitzt und es keine großen Investoren dahinter gibt, die irgendwelche Profitabsichten haben, damit am Ende Geld verdienen wollen, sondern eben es ein Marktplatz ist in Hand der Nutzerinnen und Nutzer und derjenigen, die dabei helfen, ihn aufzubauen. Das als letztes noch, wir versuchen das Ganze nicht nur mit Crowdfunding zu finanzieren, sondern auch mit Crowdmarketing zu publizieren oder bekannt zu machen. Und haben jetzt schon angefangen, ein Team von Fernopoli-Helden zu suchen, die mithelfen, das Ganze publik zu machen. Wer sich dafür einsetzt, wird auch beteiligt. Wir versuchen, das Ganze groß aufzuziehen. Danke. Okay. So, jetzt, ich würde super gerne alle vorstellen, aber die Zeit läuft uns weg. Deswegen würde ich noch einen, weil wir gesagt haben, wir haben keine Verlierer in dieser Gründergarage. Und es war, Speedspiration war ein, wo ich irgendwie fast irgendwie im Arm genommen habe, weil sie mir so leid getan haben, weil sie wirklich ganz, ganz knapp verloren haben. Oder verloren nicht, aber eben nicht das Matching bekommen haben. Und jetzt würde ich ihnen gern trotzdem hier auch die Bühne geben, damit sie mal ganz kurz hört, was die tolle Idee von den 3 Mädels eigentlich ist. Ja? Vorneweg, man kann tatsächlich sagen, verloren haben wir nicht, weil uns, wir sind aus dem Urlaub wieder gekommen, alle 3 haben gesehen, oh, da startet was bei der Gründergarage, haben innerhalb von 2 Tagen unsere Kampagne geschmiedet und seitdem ging es eigentlich nur bergauf, auf allen Ebenen, eben nicht nur auf der finanziellen Ebene Und unsere Idee ist Speedspiration, Fastest Online Brainstorming with Gaming Factor. Und es wird ein Online-Portal, das jetzt innerhalb der nächsten Wochen, voraussichtlich Ende Oktober, Anfang November startet. Und das Sie alle einlädt, Ihre kreativen Fragen, die Sie täglich haben, sei es beruflicher Natur, sei es privater Natur, sei es eine Spaßfrage, dort einzustellen, an die kreative Crowd zu senden und dann wiederum auch Speedspiration zu spielen. Das heißt, schnell hintereinander weg Fragen von anderen zu bekommen, die nach kreative Inspiration suchen und nach der Grundregel des Brainstormings spontan Ideen dazu raussprudeln zu lassen und deswegen innerhalb einer kurzen Zeit von 60 Sekunden spontan das, was Ihnen als allererstes in den Sinn kommt, auf diese Frage zu antworten und dafür dann eventuell auch von den anderen Spielerinnen wiederum Inspirationspunkte zu bekommen, zu sagen, hey, das finde ich eine inspirierende Idee, das hat mir irgendwie weitergeholfen oder ich finde es witzig und so an dem Spiel teilzunehmen und eventuell zum Superstar der Creative Crowd zu werden. Super, herzlichen Dank. Also, wie gesagt, geht auf Gründergarage, auf die Gewinner und guckt euch mal auch die Videos an, die alle gemacht haben. Es ist wirklich verrückt. Einer war auch dabei, Swapaholics, die irgendwie Ashton Kutcher oder sowas dabei haben wollte. Ist sie da? Jemand da von denen? Nee, sie hatte im Video angekündigt, wenn irgendjemand Ashton Kutcher kennt, der soll bitte ganz schnell ihre Idee dahin schicken. Ich wollte jetzt wissen, ob das denn geklappt hat, aber guckt euch das wirklich mal an. Es sind wirklich ganz witzige und tolle Videos mit dabei. So, und jetzt kommen wir zum Ende. Ich wollte mich bedanken, also zum einen natürlich bei euch, weil ohne euch hätte das nicht funktioniert und auch, weil ihr so engagiert alle wart, aber vielleicht sind auch hier im Publikum finanzielle Unterstützer gewesen, weil ohne euch hätte das auch nicht funktioniert. Wir haben auch noch wir hatten noch ein ganz tolles Advisory Board, also ein Projektbeirat, der auch keine Statistenrolle eingenommen hat. Zum Beispiel bei der Campus Party waren die aktiv. Hier auf dem Summit haben sie ganz viel sich auch eingebracht. Wenn da jemand im Publikum noch ist, ich weiß nicht mehr, ob sie noch da sind, dann bitte auch hoch auf die Bühne. Und dann wollte ich mich bei der Stiftung Entrepreneurship, das ist ja noch ein größeres Team, obwohl sie diesen Summit hier vorbereitet haben, war immer ein offenes Ohr da und haben uns ganz kräftig auch noch hier unterstützt. Ralf Bremer noch von Google hat mit PR ein bisschen hier die Werbetrommel für euch alle irgendwie gerührt. Das war auch natürlich sehr, sehr gut. Ja, und das, ich hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen. So ist das ja immer am Ende. Und ich würde jetzt ganz gern das Schlusswort auch abgeben, und zwar an Indiegogo, an Danae Ringelmann, die ist die Co-Founderin davon. Die kann heute Abend nicht da sein. Es gibt eigentlich fast keine Ausrede. Aber wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr, warum sie nicht da ist. Und ich glaube, man kann es verstehen. Ich jedenfalls. Aloha from Hawaii, everybody. This is Danae Ringelmann with Indiegogo. I'm sorry I can't be there in person in Berlin with all of you, but I had to be here in Hawaii for a family obligation. But I just wanted to send this quick little video to say congratulations to all the participants of Grüne Garage. You guys were part of history, as it was the first time an educational component had ever been part of an entrepreneurship contest in Germany. It was the first time crowdfunding was incorporated. It was also the first time we had matching funds thanks to Google, and it was the first time that winners were picked in 100% meritocratic fashion. So I hope you had an incredible experience, regardless of the outcome. The most important thing is that everybody took their ventures to the next level. And thanks to all of you, this world is a much more interesting place. So while this contest has ended, your journey as entrepreneurs has just begun. So good luck, make it happen, and have a ton of fun. Mahalo, aloha from Hawaii. Yeah. Die letzte Sache noch, weil ich ganz oft gefragt wurde, was ist denn jetzt mit der Gründergarage, wie geht das weiter? Die Gründergarage bleibt offen, also hier sitzen bestimmt noch mehr Leute, die eine tolle Idee haben. Kommt alle rein, wir wollen eine große Community bilden und wer weiß, was für ein super Wettbewerb uns nächstes Jahr wieder einfällt. Es bleibt gespannt, also, und wir wollen euch natürlich auch ein bisschen noch beobachten, was daraus jetzt wird. Also immer schön melden, wenn irgendwas Tolles passiert, wir freuen uns. Also vielen herzlichen Dank, dass ihr alle noch da seid, es ist ein bisschen später geworden, aber ich hoffe, es war auch so spannend mit den ganz tollen Ideen hier. Ja. Ja, liebe Simone, du weißt, eine gute Seele muss es in jeder Garage geben. Ja. Und ich glaube, bei der Hausmeister. In diesem Fall ist dein Geist in fast all diesen Projekten irgendwie mitgeschwebt. Mein Herz auf jeden Fall. Wir als Projektpartner sind auf jeden Fall sehr froh, dass wir dich als Projektmanagerin gewinnen konnten. Und insofern ein paar Blumen von unserer Seite. Und das war wirklich ganz, ganz tolle Arbeit. Herzlichen Dank. Da fällt mir ein. Ich fürchte, ich muss diesen Blumenstrauß teilen mit meinem Kollegen, und zwar Christian Fenner von Uma Matrix. Komm mal bitte hoch. Zusammen mit Barbara, bitte. Und Simon hier, Barbara. Du nicht? Ja. Also Christian war mit mir zusammen Projektmanager. Christian hat den ganzen technischen Part übernommen, also auch und den Content von der Gründergarage. Und dann, also ja, nur wir zwei waren eigentlich so. Wir haben ein ganz gutes Team, glaube ich, gemacht. Okay. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Dankeschön.